Kundgabennummer 226 vom 14.12.1937. Außerordentliche Veranlagung. Christliche Lehre gewandelt in irdische. Bleibe bei mir, allzeit. So bete zum Heiland. Und immer wird er dich schützen vor Gefahr, die deiner Seele drohen könnte. Bestimmend für dich ist immer deine Einstellung zu Gott. Danach wirst du jeden Kampf der Seele bestehen oder ihm unterliegen. Wo du Gott um Hilfe anflehst, ist dir der Sieg gewiss. Immer ist nur eines nötig, dass dein Herz sich demütig fügt dem göttlichen Willen. Droben in der ewigen Heimat gilt das Gesetz, dass Untertanen sein sollen alle ihrem Herrn und Schöpfer. Und beachtest du dieses, so ergibt sich alles andere von selbst. Im Anerkennen des Willens Gottes regt sich in jedem Menschen das Gefühl der eigenen Kleinheit. Es ist dies ein Zeichen des beginnenden Erkennens und sollten sich dann alle bemühen, fortan nur zu lauschen auf des Herrn Gebot. Siehe, mein Kind, betrachtest du das ganze Wirken der Menschen ohne die leiseste Beurteilung ihres persönlichen Wertes, so wird dir sehr bald klar werden, dass sie das Unterordnen in höhere Gesetze vollkommen trennen von dem, was sie sich selbst zu schaffen glauben. Sie bedenken nicht, dass sie in keiner Weise befähigt sind, dort eigenmächtig zu handeln, wo es dem Willen des Herrn entgegenlaufen würde. Außerordentliche Veranlagung erfordert außerordentliche Voraussetzungen, die Göttlichkeit betreffend, und kommt nun einem solchen Menschen eine einfache Lösung der Ewigkeitsfrage entgegen, so lehnt er schon deshalb ab, weil er die Tiefe der göttlichen Wahrheit nicht zu erfassen vermochte und er für das alltägliche Streben nach Vervollkommnung der Seele kein Verständnis aufbringen will. Liebes Kind, setze die Worte so, dass dir der Sinn verständlich ist. Gib ihnen die Bedeutung in umgekehrter Folge. Dringst du erst tiefer ein in die göttlichen Lehren, so wird es dir verständlich werden. Doch heute hör, es predigt der Widersacher fortgesetzt von geistigem Zerfall unserer Lehren, der Lehre Christi. Jedes Wort, das der Heiland euch gab, soll gewandelt werden in rein irdische, nur für die Lebensdauer des Menschen berechnete Ermahnungen. Und bezeichnen will man Wort für Wort als Menschenwerk, wenn auch als Werk eines sittlich hochstehenden Menschen. Doch hätte nie und nimmer ein Mensch solches zu Wege gebracht, was der Heiland in seiner göttlichen Liebe für die Menschheit getan, und nie wären seine göttlichen Worte durch Jahrtausende den Menschen erhalten geblieben, wäre es nur Menschenwerk und Menschenwort. So haben wir heute die Erklärung für alles, was aufstehen will, wieder dieses Wort. Dies alles ist Menschenwerk, unterstützt von der Macht des Widersachers, zur Vernichtung des rein göttlichen Nachlasses, den der Herr den Seinen zum Segen gegeben hat. Und wo nun der Mensch erbarmungslos diesem Walten des Bösen ausgeliefert wäre, würde vernichtet werden das Wort Gottes. Doch nimmer lässt der Herr ein solches zu. Immer wieder wird sein Wort alles anderem überdauern. Und was auch heute ersteht von Irrlehren, es wird genauso zerfallen wie alles, was nicht göttlichen Ursprungs ist. Denn der Herr hält schützend seine Hände über die Menschheit und gibt, dass die Lehren Gottes tiefer ins Herz eindringen, dort, wo sie aufgenommen werden wollen. Darum wird die Welt mit aller Macht nicht zerstören können, was der Herr entstehen ließ. Vielmehr wird es von Neuem auferstehen, zu seiner Ehre und den Menschen zum Heil. Amen.